Der Himmel begann sich zu verfinstern, als Victoria den Friedhof am frühen Nachmittag erreichte. Sie bereute schon, dass sie nur ihr dünnes Sommerkleid angezogen hatte, und ihr Hut würde einem Regenschauer auch nicht viel entgegenzusetzen haben. Sie nahm sich vor, sich zu beeilen, stellte ihr Fahrrad an der Friedhofsmauer ab und öffnete das schmiedeeiserne Tor. Gratulation, Victoria. Ich musste natürlich heute allein auf diesen gruseligen Friedhof fahren. Es ist kalt. Vermutlich fängt es gleich an zu regnen. Und ich habe nur ein Sommerkleid an. Oh, ich habe keine Ahnung, wo Agnes begraben liegt. Wie soll ich bei den vielen Gräbern nur das Richtige finden? So dumm, dass wir die Schwester nicht gefragt haben, wo das Grab ungefähr liegt. Kommt mir bloß nicht zu nahe, ihr dunklen Schreihälse! Verschwindet bloß! Das könnte es sein. Die Schrift ist etwas verwittert. Wilcox. Das ist es nicht. Masterson. Nein. Lawrence. Ach. O'Brien. Nein, das auch nicht. Wilbur. Agnes Wilbur. Ich habe es gefunden. Ach, wird das auf einmal kalt hier. Hier, liebe Agnes, einige Blümchen für dich. Oh, ich sehe, dass dir irgendjemand schon welche gebracht hat. Von wem die wohl sind? Kann ich Ihnen helfen, Miss? Haben Sie mich erschreckt? Das wollte ich nicht, Miss. Entschuldigen Sie. Ist schon gut. Ich hatte nur nicht damit gerechnet, hier jemanden zu treffen. Ich bin Malone, der Friedhofswärter. Sie sahen nur so aus, als würden Sie etwas suchen. Ja, ich suchte dieses Grab. Haben Sie zufällig gesehen, ob heute schon einmal jemand hier war? Tut mir leid, Miss. Heute habe ich hier niemanden gesehen. Ich bin aber auch nicht den ganzen Tag hier und schaue, wer von den Hierunen Besuch bekommt. Aber zu diesem Grab kommt schon von Zeit zu Zeit jemand. Ich dachte, Agnes hat hier keine Verwandtschaft. Davon weiß ich nichts, Miss. Eine Dame bringt schon mal ein paar Blumen vorbei, aber ob die verwandt ist? Eine Dame? Ja, eine ältere Dame. Sie hat graue Haare und trägt sie zu einem Dutt gesteckt. Die guckt immer ganz schön grimmig drein. Aber ich muss jetzt wieder an meine Arbeit. Habe heute noch zwei frische Gäste bekommen, denen ich noch ein Plätzchen schaufeln muss, wenn Sie verstehen, was ich meine, Miss. Ja, danke für Ihre Hilfe. Keine Ursache, Miss. Na, wenigstens bin ich nicht allein auf diesem Friedhof. Jetzt, wo der Himmel so bedrohlich zuzieht, ist es doch etwas unheimlich. Hoffentlich fängt es jetzt nicht auch noch zu regnen an. Ich mache mich nun besser wieder auf den Heimweg. Da ist doch jemand. Ein rothaariges Mädchen. Mary Ann sprach doch von einem rothaarigen Mädchen. Sie läuft zum Ausgang. Hallo, warte mal. Ich möchte gern mit dir reden. Sie ist verschwunden. Hey, Miss. Warum läuft sie von mir weg? Das geht so nicht, wenn Sie hier rumrennen wie ein neugeborenes Fohlen. Sie stören die Ruhe der Toten. Entschuldigung. Haben Sie eben das Mädchen gesehen, das zum Ausgang gerannt ist? Nein, ich habe kein Mädchen gesehen. Aber vor dem Tor scheint nun die alte Dame zu warten, nach der du mich gefragt hast. Da siehst du, sie sitzt in einem Automobil und starrt uns an. Oh nein, Mrs. Bingle.